Herr Schuster, Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat ja, wir haben das am Anfang in der Collage ja auch schon gehört, an die deutsche Öffentlichkeit appelliert, dass sie sich auf höhere Flüchtlingszahlen einstimmen muss. Hätte sich die Politik nicht schon längst darauf einstimmen müssen? Ja, da haben Sie recht. Es ist natürlich so, dass die Politik, fragen Sie mich nicht, warum es so ist, aber letztlich doch immer fokussiert ist auf einzelne Probleme. Das heißt, haben wir eines, werden andere missachtet. Ich meine, Stichwort ist auch die Ukraine. Da guckt im Moment keiner mehr hin. Also in der Frage der Griechenland-Schulden, über die wir eben sprachen, hat man natürlich das zur Kenntnis genommen, hat natürlich die Probleme gesehen, sprich in Italien, auch Spanien, Lampedusa. Aber man hat das eben doch lange Zeit für ein örtliches Problem gehalten. Jetzt sieht man, dass diese, ich nenne es mal Schwemme, nicht aufzuhalten ist, oder die Flut ist vielleicht besser ausgedrückt, und dass es ein gesamteuropäisches Problem ist, das auch gesamteuropäisch in irgendeiner Weise gemildert werden muss, gelöst werden wird es wohl nicht können. Städte und Gemeinden wissen ja jetzt schon oft nicht mehr, wo sie die Flüchtlinge überhaupt unterbringen können. Nach Ansicht des Hauptgeschäftsführers des Städte- und Gemeindebundes, Bernd-Jürgen Schneider, ist der Umgang mit Flüchtlingen zu einer nationalen Aufgabe geworden, die die Leistungsfähigkeit der Länder übersteigt. Warum geht da, also es ist klar, dass die Unterbringung, Betreuung formal ja in den Händen der Länder liegt. Aber warum geht der Bund jetzt so zögerlich mit diesem Thema um? Also man hat den Eindruck, die kommen ja nicht richtig in die Pötte, wenn man schon weiß, Flüchtlingsgipfel war erst im Oktober geplant, jetzt irgendwann im September, und man denkt, Mensch, da brennst du und auf den Nägeln. Schwierige Frage. Ich meine, es ist Sommerloch, viele sind weg, auch verreist. Es sind ja auch sozusagen schnell noch Beamte aus dem Ruhestand zurückgeholt worden. Man hat wahrscheinlich mit der Zahl nicht gerechnet. Es muss jetzt schnell gehandelt werden, und ich glaube auch, dass die Kapazitäten noch nicht ausgefüllt sind, denn wir hatten vor der Verschärfung des Asylrechts unter Helmut Kohl ähnliche Zahlen. Das war vielleicht auch eine Belastung, aber es ging eben auch. Und da müssen wir wahrscheinlich wieder hin, was die Aufnahmekapazität angeht. Da hat ja de Maizière auch ganz klar gesagt, wir schaffen es. Es ist schwierig, aber wir schaffen es. Ich bin da guten Mutes, dass es so kommt. Nichtsdestotrotz muss man sich jetzt überlegen, was kann man tun? A, um die Leute schnell zu integrieren, aber B, um auch gewisse Hemmnisse einzubauen, dass nicht immer mehr kommen. Es gibt ja jetzt auch schon zum Beispiel, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen hat gesagt, also wir brauchen jetzt einfach pragmatische Lösungen, keine Bürokratiemonster. Sie haben ja auch gesagt, man muss jetzt etwas tun. Was denken Sie, was jetzt vordringlich einfach geleistet werden muss? Naja, im Gespräch ist ja, und ich glaube, das ist durchaus sinnvoll zu fragen, was sind eigentlich Flüchtlinge? Sprich, gibt es sichere Herkunftsländer, aus denen sie kommen? Und da ist ja im Gespräch, den gesamten Balkan im Grunde zu einem großen sicheren Land oder Region darzustellen. Herkunftsland zu machen. Und ich glaube, das ist auch richtig. Also wenn zum Beispiel Serbien in die EU aufgenommen werden möchte und EU-Anwerber wird, dann kann es keine Diktatur sein. Sprich, dann können aus dieser Region, auch aus Albanien, keine Flüchtlinge kommen. Neben den Flüchtlingen beschäftigt uns diese Woche noch ein weiteres innenpolitisches Thema, der Kita-Tarifstreit. Gewerkschaften und Arbeitgeber sind bei ihren Gesprächen keinen Deut weitergekommen. Beide haben sich gegenseitig die Schuld an der verfahrenen Situation gegeben. Verdi-Chef Frank Psirske kündigte an, dass die Gewerkschaft mit der Vorbereitung von Streiks beginne. Vanessa Rennert. Verdi-Chef